Telekom-Fernsprecher kommt bis Saddam 70 an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein kurzen roten und kurzem Hemd herumlaufender Postbote, der hier in einer Apotheke zum Goldenen Löwen die Post ausgetragen hat. Ansonsten, außer einem prächtig drapierten Hundekothaufen, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.